Es ist 19 Uhr. Hellweg Radio. Die Nachrichten. Mit Michael Bohm, schönen guten Abend. Die Horrormeldungen aus dem Gazastreifen nehmen kein Ende. Die Hamas-Behörden melden mittlerweile 30.000 Tote bei dem israelischen Militäreinsatz. Und ausgerechnet heute sollen wieder mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen sein. Anna Sprenger hat die Einzelheiten. Menschen versuchen verzweifelt ein paar Nahrungsmittel zu ergattern und kommen dabei ums Leben. Mindestens 104 Palästinenser sollen im Gedränge rund um einen Hilfskonvoi in der Stadt Gaza getötet und rund 760 weitere verletzt worden sein. Das meldet die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde. Was genau passiert ist, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Die Hamas wirft der israelischen Armee vor, die wartende Menge bei der Ankunft der Hilfsgüter angegriffen zu haben. Israel behauptet, zahlreiche Menschen hätten sich um die Hilfslaster gedrängt und versucht, sie zu plündern. Im Gedränge seien mehrere Personen getötet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Russlands Präsident Putin hat die USA zu Gesprächen über strategische Sicherheit aufgefordert. Man sei bereit, über solche Fragen mit Amerika wieder zu sprechen, sagte Putin in seiner Rede zur Lage der Nation. Der von der NATO geführte hybride Krieg gegen Russland müsse aufhören. Außerdem müsse der Westen aufhören, einen nuklearen Konflikt heraufzubeschwören, sagte Putin. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen fordert dagegen eine langfristige Strategie für mehr Waffen. Das Europaparlament drängt Deutschland außerdem dazu, die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern zu beliefern. Bei der Bahn droht ein neuer Streik der GDL. Die Tarifverhandlungen für die Lokführer sind schon wieder gescheitert. Das hat die Bahn selbst mitgeteilt. Eigentlich waren beide Seiten optimistisch, dass man sich bis Sonntag einigen kann. Knackpunkt ist nach Medieninfos die Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Woche. Damit könnte in der kommenden Woche wieder gestreikt werden. Der Bund der Steuerzahler kritisiert die geplante Diätenerhöhung der Bundestagsabgeordneten. Die Diäten werden jährlich erhöht, angepasst an den Nominallohnindex. In diesem Jahr ist es ein Rekordplus von 6%, so viel wie seit 1995 nicht mehr. Felix Feldmann hat die Einzelheiten. Der Nominallohnindex orientiert sich an den Gehältern der Deutschen, allerdings ungeachtet der Inflation und der tatsächlichen Kaufkraft. Die Löhne steigen auf dem Papier, also sollen auch die Diäten der Abgeordneten steigen, um 635 € im Monat. Der Bund der Steuerzahler kritisiert diese automatische Erhöhung. Die könne zwar ausgesetzt werden, darüber würden aber die Abgeordneten selbst entscheiden müssen. Der Bund der Steuerzahler schlägt deshalb vor, dass über die Diäten wie über Gesetze entschieden werden soll. Und soweit die Nachrichten mit Michael Bohm. Das Wetter. Es ist meistens bewölkt. Heute Abend am Niederrhein kann es auch mal regnen. Warm ist es allerdings. Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht geht's runter auf 7 bis 4 Grad. Morgen dann wechselnd bewölkt. Westlich des Rheins lockert es dann auch mal auf. Temperaturen liegen dann zwischen 9 und 13 Grad. NRW Verkehr. Hier steht der mindestens 20 Minuten. Die A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Bad Eilsen und Kreuz Bad Oeynhausen. 8 Kilometer. Hui, da ist es eine ganze Stunde, die er da steht. Die A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Köln-Dellbrück 7 Kilometer, Viertelstunde plus. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz Köln-Süd und Kreuz Köln-West 6 Kilometer, auch hier eine knappe Stunde. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Essen-Krai und Essen-Zentrum 5 Kilometer, knappe 20 Minuten. Und die A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Essen-Rüttenscheid und Dreieck Essen-Ost 4 Kilometer, knappe Viertelstunde. Kommt gut durch. Hellweg Radio am Abend. Mit Claudia Löhr. Heute der 29. Februar, Schalltag, das ist ja ein Glückstag. Also bei mir ist jetzt heute noch nicht so viel passiert. Michael, bei dir, bei euch? Glückstag heute auch für mich. Ich muss mir jetzt nicht mehr so viel anhören zu Hause. Meine Frau hatte ihre erste Strafe, hat sie heute bekommen. Benachrichtigung für zu schnelles Fahren. Ach Gott. Ja, die vergangenen Jahre habe ich immer ordentlich so. Druck bekommen. Ist es arg teuer oder geht? 30er-Zone, 6 km/h zu viel, 30 Euro. 30 Euro. Für 6 Keine km/h. Punkte und nix. Nee. Ja, dann geht's doch, dann geht's doch. Ganz liebe Grüße an Sie. Ich hätte auch ein paar. Wir könnten uns mal austauschen. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder.

till what I felt I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? In den Feierabend am Donnerstag. Viertel nach sieben ist es Claudia Löhrs hier. Hellweg Radio. Der Urlaubscountdown in die Sonne mit Alturs. Heute ist ja der 29. Februar, also Schalltag. 24 Stunden haben wir extra bekommen und von uns gab es noch was obendrauf, nämlich drei Traumurlaube für Daniela, für Florian und für Daniel. Geht es nach Portugal, in den Süden von Portugal. Wunderschön, da wirklich kristallklares Wasser, ein ganz, ganz schöner Strand. Ja, da darf man sich mal freuen, ne? Oh, ich bin immer noch ganz aufgeregt. Ich freue mich. Ich bin ganz hin und weg. Ja, ich freue mich total. Danke. Boah, ich bin echt aufgeregt. Die Hände sind am Zittern. Ich freue mich. Ja, das ist unglaublich. Vielen Dank. Und heute ist erst Donnerstag, das heißt, morgen geht es weiter mit dem hier. Zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 14 Jahre. 10 Tage Mallorca All-Inclusive. Im 4-Sterne-Alsan-Hotel Sumba in Cala Mayor. Direkt am langen Sandstrand und der Promenade. Spa, Wellnessbereich und ihr fliegt mit Condor. So, Familien, Freitagmorgen, das heißt, zwei Kids dürfen mit. Bewerben geht ganz einfach über unsere Homepage. Viel Glück! Hellweg Radio. Der Urlaubscountdown in die Sonne mit Alturs. Alles aber günstig. On a Zeppelin ride in a black red sky, we've been getting so high. Oh my gosh, we've been going for days in a champagne haze. Give me one more taste. so deep. Keep running with me. Let's get lost, let's get lost. It's a beautiful life in a sea of lights. No space, no time. So I'll let you in. But should've known you'd leave me here to sink or swim. Didn't notice. Don't do me like that. Tell me what it feels like when you're out tonight. When the sun goes down, leave all my life. miss me now, but that's a mystery to me. I kept you warm, but you just left me cold. I do undo that, but now I know that I don't need another lie, don't need another try. I gave you more than body to body, so I gave up on what we had, and now you want me back. Don't do me like that. Tell me what it feels like when you're alone tonight. When the sun goes down, leave all my life behind. Tell me what it feels like when you're alone tonight. When the lights go out, leave all my life behind. Tell me what it feels like when you're alone tonight. When the sun goes down, leave all my life behind. Tell me what it feels like when you're alone tonight. When the lights go out, leave all my life behind. Tell me what it feels like. Tell me what it feels like. Tell me what it feels like when you're alone tonight. When the sun goes down, leave all my life behind. Hellweg Radio am Morgen mit André Justen und Michi Alt. Täglich ab 6. Eine Popcornmaschine, Hüpfburg, Zauberer, ein Pool, eine dreistöckige Piratenschiff-Torte und am besten noch ein lebendiges Einhorn. Wünscht sich euer Kind auch sowas für seine Geburtstagsfeier? Dann geht es euch wie vielen Eltern im Kreis Soest. Die Geburtstage der Kleinen werden irgendwie immer größer und setzen Eltern regelmäßig unter Druck. Feiern wir zu Hause oder auswärts? Wie viele Kinder dürfen kommen? Gibt's ein Motto? Sollen die Kinder auch noch kleine Geschenke mit nach Hause kriegen? Was kostet das alles? Und warum wird es eigentlich immer doller? Weil wir Eltern das mitmachen? Fragezeichen. Morgen alles rund um den Kindergeburtstag von heute und von damals. Und ich hoffe, irgendwer bringt Smarties Kuchen und Limo mit. Hellweg Radio am Morgen mit André Justen und Michi Alt. Auch morgen wieder ab 6. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2, can do. Die einen kommen, die anderen gehen. Steinmann bleibt, weil sie wissen, was sie bei Steinmann bekommen. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, beste Qualität und kompetente, ehrliche Beratung. Schauen Sie doch einfach mal rein. Möbel Steinmann Lippstadt. Besser wohnen, besser leben. Hellweg Radio. So klingt zu Hause. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. Impossible. should take caution when it comes to love. I did. Throw them all I know. Halb acht. Hellweg Radio. Die Nachrichten. Mit Denise Rüscher. Schönen guten Abend. Bei der Bahn drohen neue Streiks. Die Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL sind gescheitert. Die GDL habe die Verhandlungen abgebrochen, teilte die Bahn mit. Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Klette vermuten Ermittler ihre Komplizen Staub und Garweg auch in Berlin. Das LKA Niedersachsen habe die Fahndungsmaßnahmen ausgeweitet, hieß es. In den Wohnungen der beiden Gesuchten könnten sich Waffen und Sprengstoff befinden. Und jetzt die Nachrichten für den Kreis Soest. Eine große Baustelle im Kreis Soest ist auf einem guten Weg. Seit einigen Monaten laufen die Arbeiten für den Neubau der Margaretenseebrücke der B55 in Lippstadt. Jetzt ist die wichtige Behelfsbrücke bald fertig. Jakob Nalik aus der Hellweg Radio Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten. Wenn alles klappt, soll ab dem 13. März, das ist übernächste Woche Mittwoch, der Verkehr der B55 über die Behelfsbrücke rollen. Wenn es soweit ist, können die Arbeiten für den Abriss der eigentlichen maroden Margaretenseebrücke beginnen. Anschließend entsteht dann der Brücke. Neubau. Nach eigenen Angaben liegt der Landesbetrieb Straßen NRW bisher gut im Zeitplan. Angepeilt wird derzeit, dass die neue Margaretenseebrücke im Herbst 2025 fertig sein wird. Ob das wirklich klappt, ist aber schwierig vorherzusagen. Für den Neubau investiert Straßen NRW 20 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Einige alte Bäume auf dem Marktplatz fällen und durch neue Bäume ersetzen oder versuchen, die bisherigen Bäume komplett zu erhalten. Das ist im Kern die Frage, um die es in Soest in einem Bürgerbegehren geht. Gestern hat der Soester Stadtrat dazu eine Entscheidung getroffen, sagt Stadtsprecher Thorsten Buttin. Der Rat hat zwei Dinge beschlossen, nämlich zum einen das Bürgerbegehren abzulehnen und zum anderen dass es am 17. April dieses Jahres einen Bürgerentscheid geben wird. Bei dem können dann die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Soest darüber abstimmen, ob die Bäume am Markt erhalten bleiben sollen oder ob sie durch neue Bäume ersetzt werden sollen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen die aktuellen Bäume erhalten und ihre Standortbedingungen verbessern. Die Stadt sagt, die Bäume sind durch die schlechten Standortbedingungen in der Vergangenheit bereits beschädigt. Es hätte daher mehr Potenzial, die Bäume neu zu pflanzen. Sprecht ihr Türkisch, Bulgarisch oder zum Beispiel auch Farsi, dann könnt ihr helfen. Der Kreis Soest sucht aktuell ehrenamtliche Dolmetscher. Sie sollen Menschen, die neu hier ankommen, im Alltag helfen. Zum Beispiel bei Gesprächen mit der Schule, der Kita oder Behörden. Für die Tätigkeit als sogenannter Sprachmittler gibt es auch eine Aufwandsentschädigung. Für welche Sprachen gesucht wird und wo ihr euch für die Tätigkeit melden könnt, steht auf hellwegradio.de. Und soweit die Nachrichten mit Denise Rüscher. Das Hellweg-Radio-Wetter, ein trockener, milder Abend im Kreis Soest, aktuell noch um 9 bis 11 Grad. Die Nacht bleibt auch trocken, die Temperaturen sinken auf bis zu 4 Grad. Morgen dann höchstens 12 Grad im Kreis Soest, dazu etwas bewölkter als heute, aber insgesamt freundlich. Der schnellste Verkehrsservice zwischen Lippe und Möhne, derzeit ohne Meldungen. Hellweg-Radio am Abend. Das ist auch ein bisschen crazy hier, ganz ehrlich. In den USA lebt eine Familie, deren drei Kinder sind alle am 29. Februar geboren. Sohn Nummer 1 ist 2004 geboren, wird also heute 20 oder so ähnlich. Remington kam dann 4 Jahre später und Schwesterchen Jade wird heute 12 beziehungsweise 3. Auf jeden Fall sparen die eine Menge Kerzen aber Torte, ne? Hellweg Radio. Tonight, I wanna give it all to you. wishing I could rewind to a time I had you back in my life, my life. There's not a night that I don't think about you. Guess you don't know what you have. Lonely Heart, neu bei uns im besten Mix. Schönen Feierabend euch an diesem 29. Februar. Ich habe mich heute ja gefragt, wie fühlt man sich eigentlich als werdende Eltern auf dem Weg in den Kreissaal an so einem Tag? Keine Ahnung, geht einem dieses Datum durch den Kopf oder ist einem das völlig egal? Wir waren mal unterwegs auf einer Entbindungsstation und Kreissaal-Oberarzt Marcel Berger, der hat Erfahrungen, was das angeht. Also der 29.2. ist schon für viele werdende Eltern auch der besondere Tag. Ich glaube, viele hatten im Vorfeld Angst, dass ihr Kind an diesem Tag geboren wird. Die meisten Frauen oder auch die Väter dazu, die heute durch die Tür gekommen sind, haben auch erstmal die Hand vor die Stirn geschlagen und gesagt, um Gottes Willen, nicht am 29.2. Aber am Ende, wenn das Kind schreit, sind trotzdem alle glücklich und zufrieden und feiern dann einfach die Geburt und das Leben. Ja, und für die Hebammen ist dieser Tag natürlich auch was Besonderes. Ute Roscher zum Beispiel, die erlebt schon ihr 5. Schaltjahr als Hebamme und eine Geschichte, ja, geht ja gar nicht mehr aus dem Kopf. Vor 4 Jahren hat eine Gynäkologin von uns, die hier bei uns im Team arbeitet, auch spontan ihr Baby geboren und hat sich dann mit 2 anderen Müttern auf der Wochenbettstation angefreundet und die haben sogar den Kontakt gehalten und die kleinen, jetzt heute 4-jährigen Kinder sind befreundet und spielen immer zusammen. Was der Schalltag nicht alles kann, verrückt. Schönen Donnerstagabend euch, Claudia Löhrs hier. Hellweg Radio. Wir spielen die Hits im besten Mix. Jerusalem, Ikayala, mi Gilondolose, Uambena, mi Zungangishilana. Jerusalem, Ikayala, mi I'm not perfect, I kolana, buso ami, au kolana. Wir möchten euer Lieblingsradio bleiben und ihr könnt uns dabei helfen. Aktuell finden Telefonumfragen zur Radionutzung statt. Ganz seriös und anonym. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit und beantwortet Fragen rund um die Musik, lokale Infos, Aktionen und Moderatorinnen und Moderatoren. Erzählt auch gerne euren Freunden und Bekannten von den Umfragen, damit alle Bescheid wissen. Danke für eure Unterstützung und weiterhin viel Spaß im Programm. For me, darling, just dive right in. follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Sorry, kurze Frage. Mhm. Was ist Sicherheit bei einer Krankenkasse für dich? Sicherheit bedeutet, dass ihr mich besonders unterstützt, wenn ich schwanger bin. Sehen wir genauso. Werdende Mütter erhalten mit DRK Mama Plus ein Zusatzbudget von 500 Euro für wertvolle Plusleistungen. Nice. So muss das sein. Mit Sicherheit gesund versichert. DRK Gesundheit. Die 80er live. Wir feiern mit euch die größte 80er-Party der Welt. Mit Alphaville, Samantha Fox, Boy George, ABC, Paul Young und als Special Guest Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood. Samstag, 23. März in der Veltins Arena auf Schalke. Die 80er live, präsentiert von uns, dem NRW-Lokalradio. Jetzt Tickets sichern auf 80er-live.de. Die DRK Gesundheit? Ja, die hat den Beitrag nicht erhöht. Jetzt wechseln und leistungsstarke Vorteile sichern. DRK Gesundheit. Mit Sicherheit gesund versichert. Wir brauchen dich. Wir wollen Audiowerbung besser machen und benötigen deine Hilfe als Hörer. Nimm an spannenden Online-Befragungen teil und erhalte dafür tolle Prämien. Also mach mit und registriere dich jetzt unter diehörer.de. Hier gibt's die Playlist für euren Feierabend. Hellweg Radio. Wir spielen die Hits im besten Mix.